endlich sprechen. Zeit, das Schweigen zu durchbrechen. Du kennst mich, ja, du kennst mich. Weißt du noch, du warst ein Knabe, als ich dir versprochen habe, dass ich dir immer nah bleib. Oh, ich hab dich nie vergessen, meinen Freund, nachdem ich rufe, wenn mich meine Ängste fresse. Ich komm, weil du mich brauchst. Die Schatten werden länger und doch bleiben alle blind und stumm. Zum Klang der Rattenfänger, das man fehlt uns goldene Kalben herum. Die Schatten werden länger, es ist 5 vor 12, die Zeit ist beinahe. Der Welt zu sehen, könnt ich nur das Steuer drehen. Doch ich muss daneben stehen. Man bindet mir die Hände. Nichts ist schlimmer als zu wissen, wie das Unheil sich entwickelt. Der Macht. Tu es aus Notwehr. Notwehr. Die Schatten.